Book 2 35 35 Di Bandara Am Flughafen Am Flughafen Saya ingin membuat reservasi Penerbangan ke Athena. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Apakah ini penerbangan langsung? Ist das ein Direktflug? Ist das ein Direktflug? Tolong tempatnya di dekat jendela. Tidak merokok. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Saya ingin mengkonfirmasi reservasi saya. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Saya ingin membatalkan reservasi saya. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Saya ingin memesan kembali reservasi saya. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Kapan pesawat berikutnya terbang ke Roma? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Apa ada dua kursi yang masih kosong? Sind noch zwei Plätze frei? Sind noch zwei Plätze frei? Tidak, kami hanya butuh kursi satu lagi. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Kapan kita mendarat? Wann landen wir? Wann landen wir? Kapan kita sampai di sana? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Kapan ada bis yang pergi ke pusat kota? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Di mana koper Anda? Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihr Koffer? Di mana tas Anda? Ist das Ihre Tasche? Ist das Ihre Tasche? Di mana bagasi Anda? Ist das Ihr Gepäck? Ist das Ihr Gepäck? Berapa bagasi yang dapat saya bawa? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? 20 Kilo. 20 Kilo. 20 Kilo. Apa? Hanya 20 Kilo? Was? Nur 20 Kilo? Was? Nur 20 Kilo? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.